Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Bound & Hit. Mein Name ist Lady Julina und ich möchte heute mit euch zusammen eine neue Rubrik starten. Das erste Thema dazu lautet, wie finde ich die perfekte Domina für mich? Es gibt verschiedene Mittel und Wege, wie du selber sicher sein kannst, dass du die perfekte Domina findest. Dazu habe ich dir auch übrigens eine kleine Checkliste zusammengestellt. In der Infobox habe ich dir den Link zum Blogartikel verlinkt und du brauchst bloß draufklicken, sie dir runterladen und schon hast du eine gute Grundlage, um die perfekte Domina zu finden. Der erste Punkt ist ganz, ganz wichtig. Du solltest erst einmal für dich selbst rausfinden, was du überhaupt willst. Das fängt schon an. Was sind deine Fetische? Was sind deine Neigungen? Welche Tabus hast du? Liebst du es zum Beispiel, verprügelt zu werden? Sprich, bist du masochistisch? Suchst du denn reale Erziehung? Suchst du Online-Erziehung? Einfach nur als Spaß nebenher, neben deiner festen Beziehung? Oder suchst du eine feste BDSM-Partnerschaft? All dies sind Dinge, die du für dich selber zuvor erstmal klären solltest. Bist du ein Anfänger? Gar nicht schlimm. Denn normalerweise ist es so, man spielt immer in seinem Kopf verschiedene Gedanken durch, irgendwelche Fantasien, die du gerne mal erleben wolltest. Schreib sie dir einfach auf. Du brauchst nicht die Fachbegriffe dazu wissen, sondern einfach nur grob erfahren, was du selber suchst und selber liebst. Und dann geht es auch schon los mit der Suche nach der Domina. Es gibt, wie ich schon sagte, verschiedene Sachen. Online-Erziehung, Realerziehung in einem Studio oder eben die klassische BDSM-Partnerschaft, in der auch die Liebe im Spiel ist. Für die erste Variante, Online-Erziehung, hast du sehr viele Portale und Plattformen zur Auswahl, bei der du eine perfekte Domina finden kannst. Und sind wir doch mal ehrlich, das Aussehen spielt trotzdem eine wichtige Rolle. Das bedeutet, du gibst in die Suche ein, beispielsweise du suchst eine Frau, 1,80 groß, Schuhgröße 43, also die wichtigen Dinge, die für dich persönlich wichtig sind. Schwarze Haare, blonde Haare, blaue Augen. Dann bekommst du eine kleine Auswahl. Wenn du dann die Frau gefunden hast, die dir optisch zusagt, solltest du auf jeden Fall ihr Profil studieren. Für jede Domina ist es nämlich wichtig, dass du dich zuvor erst einmal über sie informiert hast und sie nicht einfach nur wahllos mit Copy-Paste-Text anschreibst. Bei der realen Erziehung, zum Beispiel in einem Studio, verhält sich es ähnlich. Guck erstmal, ob die Domina deiner Wahl überhaupt die reale Erziehung anbietet. Denn ob du es glaubst oder nicht, nicht jede Domina bietet es an. Manche zum Beispiel, die sind nur online aktiv und gehen gar nicht in die reale Erziehung mit hinein, aus welchen Gründen auch immer. Wenn du dann ein Studio gefunden hast, solltest du auf jeden Fall dort anrufen. Keine ewigen E-Mails schreiben, sondern einfach zum Telefon greifen, in 1, 2, 3 Minuten Gespräch, kurz schildern, was du suchst und somit selbstverständlich auch deine Ernsthaftigkeit unter Beweis stellen. Nicht, dass du einfach nur zu Hause sitzt und ich kann es leider nicht so hart ausdrücken, deinen Spaß allein haben möchtest, sondern wirklich ernsthaft Interesse an einer realen Erziehung hast. Kommen wir dann zum dritten Punkt, die BDSM-Beziehung mit der klassischen Liebe dahinter. Die ist wohl leider etwas schwieriger zu finden, da man ja, wie bei jeder anderen Beziehung auch zusammenpassen muss. Ich werde dir allerdings empfehlen, geh auf klassische Portale, bei denen du zum Beispiel für das Chatten nichts bezahlen musst, bei denen du diesen Fake-Check, der angeboten wird, erstens vollziehst und die Dame sie ihn auch vollzogen hat. Und diese Sachen sind einfach wichtig, damit du eine Frau findest, die letztendlich auch wirklich das anbietet, was du auch suchst. Und vielleicht sogar die selbstverständlich auch entsprechend suchst. Und ansonsten sollte das erstmal das gewesen sein. Ach ja, was übrigens noch wichtig ist, besuch doch einfach mal die ein oder andere Fetischparty. In jeder größeren Stadt wird die angeboten. Du gehst hin, schmeißt dich in einen netten Fummel, sei es Lack, Leder, Latex, vielleicht gehst du auch gerne als Frau vor die Haustür und glaub mir, da würde dich auch keiner blöd angucken, weil jeder diese Fetische hat und diese Neigung und ihr sozusagen einfach alle eins seid. versuch das doch einfach mal, sprich dort mit ein paar Frauen, lern sie kennen. Es ist ja erst einmal völlig egal, weshalb sie dort sind, aber vielleicht kannst du für dich selber, gerade für Anfänger, immer noch etwas an Infos für dich herausziehen und vielleicht hast du ja Glück und findest direkt den passenden Spielpartner. Auf jeden Fall aufgeben solltest du nicht, denn wie es so schön heißt, für jeden Topf gibt es doch einen Deckel, ne? Ich hoffe, die Infos konnten dir ein bisschen weiterhelfen. Es gibt jetzt noch öfters diese Folge. Beispielsweise werde ich dir noch erklären, wie du eine Domina ansprichst, wie du dich als Sklave zu verhalten hast. Und wenn du noch weitere Vorschläge hast, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn du ein Feedback in Form eines Kommentares in dem Blogbeitrag, den ich unten verlinkt habe, hinterlässt. Da könnten wir auch ein bisschen miteinander quatschen. Vielleicht kann ich dir noch den ein oder anderen Insider-Tipp mit auf den Weg geben. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest und den Kanal kostenlos abonnierst.